Meine Damen und Herren, die Kinder der Evolution heißt die nun folgende Sendung von Nikolaus Einhorn über ein Leben aus dem Geist der Ökologie. Wir sind dabei zu erkennen, dass die massive Ansammlung von Bedrohungen des Menschen und seines ökologischen Systems aus fundamentalen Irrtümern in unseren Denkgewohnheiten hervorgeht, aus tiefen und zum Teil unbewussten Schichten. Aus dieser Erkenntnis ergibt sich an erster Stelle die Aufgabe, Klarheit in uns zu schaffen und eine Ökologie des Geistes zu entwickeln, die uns ein klares Bewusstsein verschafft von den Interaktionen zwischen unserem Bewusstsein und dem gesamten ökologischen Kontext, in den unser Bewusstsein hineingehört. Es geht also um die falschen Prämissen unserer Erfahrung und unserer Zivilisation. Jetzt hören Sie meine Stimme. Gerade haben Sie gehört, wie ich den Satz sprach. Jetzt hören Sie meine Stimme. Ich spreche und Sie hören mich sprechen. Mit meinem Atmungsapparat, meinen Sprechwerkzeugen, bringe ich als Organismus die Laute hervor, die jetzt durch Ihren Gehörgang an Ihr Trommelfell, über Hammer, Amboss und Steigbügel Ihres Ohres in das Nervensystem Ihres Organismus eindringen. Die elektronische Zwischenwelt aus Mikrofonen, Sendestationen, Empfänger, Lautsprechern und Wellen von bestimmter Frequenz definiert die Beziehung, in der wir als Organismen im gegenwärtigen Moment zueinander stehen. Sie sind in Kontakt mit meiner auf Tonband gespeicherten Stimme. Ich lasse sie einfließen in den sich beständig fortwälzenden Strom des öffentlichen Geredes. Mir fehlt die Möglichkeit zu erfahren, wie Sie mit Ihrem Organismus, wie Sie als Organismus auf das reagieren, was ich mit meinem Organismus, was ich als Organismus für Sie an Hörbarem hervorbringe. Weder wissen Sie, wer ich bin, noch weiß ich, wer Sie sind. Auf jeden Fall aber wissen wir eines voneinander. Wir wissen, dass wir beide menschliche Organismen sind. Und ich nehme an, Sie stellen sich ganz auf meine Seite, wenn Sie mich sagen hören, dass wir als menschliche Organismen einzigartig sind im Vergleich mit all den anderen Organismen, die zurzeit noch in der Luft, im Wasser und auf dem Erdboden leben und mit uns zusammen den Planeten bevölkern. Die Säugetiere betrachten wir als die höchststehende Klasse auf der Stufenleiter der Entwicklungsgeschichte. Und wir schmeicheln uns, dass wir als Menschen den Höhepunkt ihrer Entwicklung darstellen. Ein Mensch zu sein, ist etwas Einzigartiges, nicht wahr? Aber wer bin ich? Wer bist du? Wer sind wir eigentlich in unserer Einzigartigkeit? Wir wären nicht imstande, solche Fragen zu stellen, wenn wir nicht die jüngsten Früchtchen am Baum des Lebens wären. Ohne den Boden, in dem wir unsere Wurzeln haben, ohne den Stamm, die Äste, die Zweige, die Blätter und Blättchen, hätten wir es nie zur Blüte gebracht. Nichts von unserer Kultur, unserem Bewusstsein, unseren Symbolen hätten wir zustande gebracht, ohne die Hände und Augen der Primaten, das warme Blut und die Instinkte der Säugetiere, ohne das prächtige, flexible Rückgrat mit den für Sinneswahrnehmungen empfänglichen Schwellungen am vorderen Ende, die sich langsam enorm vergrößerten, überwuchsen und ausfalteten und schließlich zu unserem menschlichen Gehirn wurden. Unsere Erbschaft geht zurück, den ganzen Stamm des Lebensbaumes hinunter, bis in die Welt der anorganischen Materie. Aus dieser stammt alles Licht und aller Schatten, alle Gestalt, alle Form. Vom unvorstellbar Kleinen bis zum unvorstellbar Großen ist es das Zusammenspiel von Materie und Energie, das alles Existierende in einem umfassenden Gewebe zusammenbindet. Die einzelnen Stränge sind so eng miteinander verknüpft, jeder Teil ist so abhängig vom anderen, die einzelnen Bereiche und Ebenen der Existenz sind so ineinander verschränkt, dass die Zerstörung, gleich welchen Teiles, unweigerlich das Ganze in Mitleidenschaft zieht. Wer bin ich? Wer bist du? Wer sind wir eigentlich? Das fragt sich unser Bewusstsein, das uns als menschlichen Organismen innewohnt. Mit seiner Hilfe schaffen wir uns unsere Einzigartigkeit immer wieder neu. Mit seiner Hilfe organisieren wir unsere Welt, schaffen wir uns die Bilder von uns selbst, von der Welt und von unserer Beziehung zu ihr. Doch unser Bewusstsein ist nur ein Teil unseres Organismus. Und es verliert uns und sich selbst immer wieder aus dem Blick. Wir erfassen uns mit ihm nie ganz. Auch das wissen wir Kraft unseres Bewusstseins. Wir sind die Kinder der Evolution. Und Evolution ist ein Netzwerk. Jede Pflanze, jedes Tier, jeder Mensch, jede Idee ist nur ein weiterer Knoten in diesem Netz. Allein in unseren menschlichen Zweckvorstellungen sind wir einzigartig. Und auch was unsere Zwecke angeht, sind wir Kinder der Evolution. Die Einzigartigkeit unserer Absichten und Ziele leuchtet uns voran. Und sie leuchtet uns ein seit unserem unschuldigen Sündenfall, dem Beginn des zweckgerichteten Denkens, der Spezialisierung auf geplantes Handeln. Was Adam und Eva damals in jenem Übergangsfeld vom Tier zum Menschen von sich abgestoßen haben, war die in ihren Organismus integrierte Einsicht in ihre eigene systemhafte Natur und in die systemhafte Natur des Gartens, in dem, mit dem und von dem sie lebten. Seitdem fragen wir uns, wer bin ich, wer bist du, wer sind wir eigentlich? Die Antwort sind wir uns schuldig geblieben. Und die Frage bleibt vorerst ein Symptom unserer Pathologie. Wir haben uns bewiesen, was wir leisten können. Wir haben es uns bewiesen, dass sich die Wissenschaften, die Regierungen und die Wirtschaft zusammentun können, um den Menschen auf den Mond zu schießen. Wir haben uns noch nicht bewiesen, dass wir das Überleben des Lebens sichern können. Dazu brauchen wir offensichtlich eine andere Sorte von Fantasie. Dazu brauchen wir etwas vom totalen Gewahrsein des Tieres. Der Organismus, der seine Umwelt zerstört, ohne die es ihn überhaupt nicht gäbe, durch die überhaupt erst alles ist, was er ist. Ein solcher Organismus ist dabei, sich selbst zu vernichten. Die ökologische Krise ist ja längst nicht mehr latent. Sie liegt offen zutage. Man kann sich an ihr bereits bereichern. Wir können mit der ökologischen Krise Politik machen wie eh und je. Wir können uns mit ökologischen Parolen in den politischen Kampf einschalten und Stellung beziehen. Der Konflikt zwischen Unterdrückten und Imperialisten ist das Merkmal einer spezifisch menschlichen Ökologie. Die Dialektik der Befreiung ist selbst ein Symptom des pathologischen Zustandes der Zivilisation, in der wir leben und sterben. Die Dialektik der Befreiung führt uns über die Prämissen unserer Zivilisation nicht hinaus. Die Unterdrückten, die sich befreien können, werden notgedrungen wiederum zu Agenten und Opfern der Macht. Denn sie haben keine qualitativ andere Orientierung. Solange wir fortfahren, im Vorstellungsbereich dieses alten Konflikts zu kämpfen, sind wir angewiesen auf die überkommenen Mittel und Spielregeln der Politik. Und wir werden uns weiterhin im Kreise drehen, auf dem Boden der alten und unveränderten Prämissen unserer Zivilisation. Wir alle haben allen Grund, den Zustand, in den wir uns hineinentwickelt haben, als einen pathologischen Zustand, als eine chronische Notlage zu erleben und zu erkennen. Wenn wir nach der traditionellen Pathologie unserer Zivilisation fragen, dann heißt das, dass wir nach der Pathologie des Bewusstseins fragen. Und eben auch des Bewusstseins schließlich, das wir als individuelle Organismen von uns selber haben. Organismen, so lautet die kybernetische Definition, Organismen sind Systeme, die sich selbst regulieren, die sich selbst korrigieren. Menschen, du und ich, wir alle, sind Systeme, die sich selbst korrigieren. Die Korrekturen, die wir vornehmen, richten sich auf Störungen und Beunruhigungen. Und wenn das Offensichtliche etwas ist, das wir nur schwer ohne innere Störungen assimilieren können, dann setzen wir unseren Selbstkorrekturmechanismus in Gang, um ihm auszuweichen, um es vor uns selbst zu verbergen. Es geht so weit, dass wir ganze Teile unseres Wahrnehmungsprozesses abschotten und ganze Bereiche des uns im Prinzip zugänglichen Wissens ausschalten, damit wir das Bewusstsein, das wir von uns selber haben, beibehalten können. Damit wir die Prämissen unserer Erfahrung nicht zu verändern brauchen. Störende Informationen können wir so verpacken, dass sie keine Störungen mehr sind. Wir können Teile der Wirklichkeit geradezu leugnen, weil wir sie tatsächlich überhaupt nicht sehen. Die Prämissen, von denen aus das System eines menschlichen Organismus, ich oder du, etwas als Ursache für eine Störung einordnet, sind erlernt worden, sind uns in Fleisch und Blut übergegangen, sind für uns gewissermaßen natürlich, sodass wir sie nicht als Prämissen erkennen können. Für den individuellen Organismus kann eine solche Selbstkorrektur, durch die bedrohende Störungen aus dem Wahrnehmungsfeld aussortiert und sozusagen vernichtet werden, zu einer neuen Störung und in einen pathologischen Zustand führen. Die Welt bleibt dann für das Bewusstsein weitgehend unzugänglich, da es nur einen bestimmten, begrenzten Betrag bestätigender Information in sich eindringen lässt. Was wirklich ins Bewusstsein gelangt, ist eine systematische Auswahl aus einer Totalität. Und diese Auswahl ist gelenkt von Absichten und Zielen, die der Organismus gelernt hat. Unser Bewusstsein verhält sich nicht anders als ein profitorientierter Unternehmer in seiner marktwirtschaftlichen Umwelt. Im China des 8. Jahrhunderts führt der Zen-Meister Huang Po harte Gespräche mit seinen Schülern, um ihnen die Lehre vom Universalbewusstsein verständlich zu machen. Eines dieser Gespräche geht so. Huang Po, was bedeutet die Aussage, in die wahre, die universelle Natur blicken? Es bedeutet, dass die Natur und deine Wahrnehmung der Natur ein und dasselbe sind. Du kannst dieses ein und dasselbe nicht verwenden, um etwas darüber und jenseits von ihm zu sehen. Natur und dein Hören der Natur sind ein und dasselbe. Du kannst es nicht verwenden, um etwas darüber hinaus und jenseits von ihm zu hören. Wenn du dir einen Begriff von der wahren Natur bildest als von etwas, was du hören und sehen kannst, dann lässt du es zu, dass Kategorien der Unterscheidung sich in deinem Bewusstsein aufrichten. Der Mensch, der die Dinge wahrnimmt, wünscht immer, sie zu identifizieren und zu ergreifen und festzuhalten. Wo kann es für einen, der seine wahre Natur entdeckt hat, irgendwo irgendetwas geben, das von ihr getrennt ist? Daher sind die Formen des Lebens zusammen mit den großen Weltsystemen des Universums, mit ihren Flüssen und Bergen und wir Menschen alle von derselben Substanz. Deshalb können wir sagen, die Wahrnehmung eines Phänomens ist die Wahrnehmung der universellen Natur. Denn was wir Phänomene nennen und was wir Geist nennen, sind ein und dasselbe. Nur weil ihr an den äußeren Formen klebt, kommt ihr dazu, die Dinge als individuelle Entitäten zu sehen, zu hören, zu fühlen und zu erkennen. Ich versichere euch, dass es kein Innen und kein Außen und kein Nah und kein Fern gibt. Die grundlegende Natur aller Phänomene ist in eurer nächsten Nähe. Doch ihr seht nicht einmal das. Wie kann denn einer seinen eigenen Geist verstehen? Was dich verleitet, diese Frage zu stellen, ist dein eigener Geist. Doch wenn du dich ruhig verhalten könntest und dich auch von der geringsten geistigen Aktivität fernhieltest, so würde seine Substanz als Leere empfunden werden. Du würdest ihn formlos finden, ohne einen Punkt im Raume zu erfüllen, und weder zur Existenz noch Nicht-Existenz gehörend. Geist ist der ewige Schoß des Universums, aus welchem alle Dinge entstehen, mit Hilfe des Zwischenspiels von Ursache und Wirkung. Aus praktischen Gründen sprechen wir vom Geist als dem Sitz der Erkenntnisfähigkeit. Aber wenn er den kausalen Antrieben um uns herum nicht folgt und keine Objekte erzeugt werden, können wir von ihm nicht mehr in solchen dualistischen Ausdrücken wie Existenz oder Nicht-Existenz sprechen. Und selbst wenn er der Kausalität folgt und mit dem Schaffen von Objekten beschäftigt ist, ist er nicht wahrnehmbar. Es gibt Leute, die einen Geist haben, der wie der Geist eines Affen ist. Sie sind deshalb schwer zu belehren. Leute, die viele Lehren und Vorschriften nötig haben, um ihren Geist zu bändigen. Wenn Gedanken aufsteigen, so folgen daraus alle Arten von Lehren, Vorschriften, Begriffen, Dingen, die jedoch wieder verschwinden, sobald die Gedanken aufhören. Daran können wir erkennen, dass jede Art von Doktrin, Vorschrift, Begriff, Ding nur eine Schöpfung unseres Geistes ist. Gib die falschen Unterscheidungen auf. Es gibt kein Ich und keine anderen. Verzichtet auf den Irrtum der intellektuellen oder begrifflichen Gedankenprozesse und eure Natur wird von selbst wieder zu ihrer ursprünglichen Reinheit zurückkehren. Weiter ist nun Geist nicht Geist. Denn was auch immer dieser Ausdruck für uns bedeutet, ist weit entfernt von der Wirklichkeit, die wir durch ihn symbolisieren. Die Menschen lassen sich oft durch die Phänomene, die sie umgeben, daran hindern, ihren Geist zu erfassen. Und durch die einzelnen Ereignisse lassen sie sich daran hindern, die dahinterliegenden Prinzipien wahrzunehmen. Deshalb versuchen sie oft, den Phänomenen, von denen sie umgeben sind, zu entfliehen, um ihren Geist zu beruhigen oder die Ereignisse zu verdunkeln, um ihren Begriff von den Prinzipien zu bewahren. Sie erkennen nicht, dass das nichts anderes ist, als die Phänomene mit dem Geist zu verdunkeln und die Ereignisse mit den Prinzipien. Die Unwissenden scheuen die Phänomene, aber nicht das Denken. Die Weisen scheuen das Denken, aber nicht die Phänomene. Was Huang Po lehrt, ist die Methode einer ganzheitlichen Empirie, in der das Denken transzendiert ist. Im Unterschied zum praktisch orientierten, nicht-dualistischen Denken in den östlichen Kulturen hat sich das philosophische Denken in der westlichen Kultur in der fortwährenden Anstrengung erschöpft, den Geist aus sich selbst zu verstehen. Und in seiner analytischen Auseinandersetzung mit der Welt der Phänomene und mit sich selbst hat das Bewusstsein einen Keil gesetzt und immer tiefer getrieben zwischen sich und die Welt. Heute hat das Ausmaß der menschlichen Aktivität innerhalb des Systems des Planeten Erde einen Krisenpunkt erreicht, an dem es um den Fortbestand der Spezies Mensch und anderer biologischer Spezies und der Biosphäre geht. Heute stoßen wir auf uns selbst und auf unseren Planeten als den Brennpunkt unseres Interesses. Und wir sind mit unserem Bewusstsein konfrontiert in einer Weise wie nie zuvor. Um die ökologische Krise zu meistern, ein Wort, das unsere Selbsteinschätzung verrät, bleibt uns keine andere Wahl, als mit unserem Bewusstsein einen neuen Standort für unser Bewusstsein zu erarbeiten. Die von unserem Bewusstsein geschaffenen und in ihm durch Tradition verankerten Spaltungen sind für uns zur Grundlage unseres Wissens und eines falschen Bildes von der Welt geworden. Neurotische Dichotomien weit entfernt von einem erleuchteten Einblick in die universelle Natur. Vernunft und Erfahrung, Subjekt und Objekt, Idee und Realität, Geist und Materie, Selbst und Außenwelt sind zu unserem Schaden gespalten worden. Denn es stellt sich heraus, dass diese Spaltungen uns zu einem gefährlichen Umgang mit unserer Welt und folglich mit uns selbst verleitet haben. Wir können uns sagen, wir haben es nicht besser gewusst. Wir haben es nicht besser wissen können. Wir sind durch die Prämissen unserer Kultur auf Dualismus programmiert und hängen gläubig an unseren Abstraktionen. Gebt die falschen Unterscheidungen auf, hatte Huang Po zu seinem Schüler gesagt. Ökologisches Bewusstsein, wie wir es von jetzt ab dringend entwickeln müssen, um unsere Position auf unserem Planeten neu zu bestimmen, könnte aus der buddhistischen Einstellung zur Welt einen entscheidenden Rückhalt beziehen. Und tatsächlich zeigt sich, dass sich buddhistisches Denken mit den Bestrebungen zu einer ökologischen Neuorientierung bei mehr und mehr Individuen in der westlichen Welt verbindet. Und, sollen wir sagen, überraschenderweise gerade auch bei Wissenschaftlern, Physikern, Chemikern, Biologen. Die intellektuellen, begrifflichen Gedankenprozesse, die in den Naturwissenschaften der westlichen Zivilisation heutzutage vollzogen werden, führen, wie es scheint, zu Ergebnissen, zu Auffassungsweisen, die sich den Ganzheitsvorstellungen etwa des Zen-Buddhismus annähern. Anzeichen einer religionslosen Religiosität? Ernst Haeckel, der deutsche Zoologe, der sich von 1862 bis zu seinem Tod im Jahr 1919 kämpferisch für die Verbreitung der darwinschen Evolutionstheorie einsetzte, sagte 1865 in seinem Vortrag über die Entstehung des Menschengeschlechts: Durch das Weltsystem des Kopernikus, welches Newton mechanisch durch die Gesetze der Schwere und der Massenanziehung begründete, wurde die geozentrische Weltanschauung der Menschheit umgestoßen. Das heißt, der Irrwahn, dass die Erde der Mittelpunkt der Welt sei und dass die übrigen Weltkörper, Sonne, Mond und Sterne, nur dazu da seien, um sich rings um die Erde herumzudrehen. Durch die Entwicklungstheorie des Lamarck, welche Darwin mechanisch durch die Gesetze der Vererbung und der Anpassung begründete, wurde die anthropozentrische Weltanschauung der Menschen umgestoßen. Das heißt, der Irrwahn, dass der Mensch der Mittelpunkt des Erdenlebens und die übrige Natur, Tiere, Pflanzen und Anorgane nur dazu da sei, um dem Menschen zu dienen. An diesem Irrwahn, der den menschlichen Organismus in Gegensatz bringt zu der gesamten übrigen Natur und ihn als vorbestimmtes Ziel der organischen Schöpfung hinstellt und als wesentlich unterschieden von ihr, hat sich allerdings im Verlauf der letzten 100 Jahre nicht viel geändert. Denn neue Erkenntnisse und Erfahrungen der Naturwissenschaft haben es schwer, zu Erkenntnissen und integrierten Erfahrungen von jedermann zu werden. Die Abwehrmechanismen, die eine Kultur den Individuen mitgibt, die in ihr leben, sind stärker als die Einsicht in die Notwendigkeit intellektueller Flexibilität. Es ist gerade jener Anthropozentrismus, den Haeckel als Irrwahn bekämpft, der uns schließlich in unsere gegenwärtige ökologische Krise hineingeführt hat. Haeckel hat das nicht vorausgesehen. Immerhin aber war er es, der 1869 das Wort Ökologie prägt. Ökologie heißt Lehre vom Haushalt, vom Heim, vom Zuhause. In der Vergangenheit war Ökologie ein akademisches Thema. Die Tierökologie zum Beispiel behandelte solche Elemente in der Beziehung des Organismus zu seiner Umwelt wie die Auswirkungen von Temperatur und Licht, Ernährung und Stoffwechsel, Überwinterung, Kontrolle und Gleichgewicht zwischen sogenannten Raub- und Beutetieren. Elemente wie die Aufteilung der Nahrung und des Raumes unter den Angehörigen derselben oder verschiedener Arten, die Integration von mehr als einer Art in eine Lebensgemeinschaft. Heute meinen wir alles das und viel mehr als das, wenn wir von Ökologie reden. Die Krise, die wir viel zu spät als eine Krise erkannt haben und die den ganzen Planeten Erde erfasst, besteht in der Zerstörung des chemischen Gleichgewichts, das notwendig ist, um Leben jeglicher Art zu erhalten. Der Mensch ist immer schon das gefährlichste Tier auf unserem Planeten gewesen, gefährlich für alle Lebewesen. Heute ist er sich selbst gefährlich geworden. Es ist nichts Riskantes daran, die ganz plumpe Feststellung zu machen, dass der Mensch in einer Welt, in der es keine anderen Lebewesen mehr gibt, aussterben würde. Diese Tatsache, nennen Sie es eine Theorie, wenn Sie wollen, lässt sich viel leichter beweisen als die Relativitätstheorie. Sie impliziert eine andere Art von Relativitätsprinzip, nämlich die Verbundenheit sämtlicher Lebewesen miteinander. Diese Aussage machte Fairfield Osborn, Direktor der Zoologischen Gesellschaft von New York, im Jahr 1948, vor also mehr als 30 Jahren. Es ist eine der frühesten Warnungen, dass menschliche Organismen die Wirkung ihrer Kultur auf das in sich geschlossene, den ganzen Planeten umfassende ökologische System ignorieren. Osborn spricht gegen jene Ethik, die direkt aus der christlichen Überlieferung stammt, aus der falschen Auffassung, dass sämtliche Tiere, Pflanzen und die natürlichen Produkte der Erde zum Gebrauch des Menschen bestimmt seien. Seit 3 Milliarden Jahren entwickelt sich Leben auf der Erde. Seit 3 Millionen Jahren entwickelt sich menschliches Leben. Seit 10.000 Jahren entwickeln sich Zivilisationen. Und dann, seit 200 Jahren, haben wir industrielle Revolution, wie wir die ungeheuer beschleunigte Entwicklung technologischer Systeme in unserem Sprachgebrauch nennen. Die Biosphäre ist jener dünne Film, den wir Leben nennen und der die Oberfläche der Erde überzieht. Der Mensch gehört zu dieser dünnen lebenden Hülle. Er ist sehr spät auf der Szene erschienen. Würmer gab es auf der Erde schon vor fast 450 Millionen Jahren. Primitive Fische vor 400, Skorpione vor 350, Knochenfische vor 400, Amphibien vor 270, Reptilien vor 250, geflügelte Insekten vor 225, Vögel vor 140, Beuteltiere vor 80 Millionen Jahren. Der Mensch, Angehörige der Klasse der Säugetiere, trat in seiner jetzigen Form als Homo sapiens wohl erst vor einer halben Million Jahren auf. Er erschien, als viele Arten schon ausgestorben waren und alle heute existierenden Arten schon sehr lange die Erde bevölkerten. Sie hören mich sprechen. Aus der Tatsache, dass Sie mich sprechen hören, geht hervor, dass wir uns auf unseren Wirbelsäulen aufrecht halten können und nicht auf allen Vieren gehen. Dass wir mit unseren Armen und Händen in den Raum ausgreifen können. Dass wir unseren Blick weit in die Ferne richten können. Dass unsere Glieder, Muskeln, Organe mit funktionierenden Nervensystemen verschaltet sind. Dass wir in unseren Schädeln einen Apparat zur Verrechnung von inneren und äußeren Reizen haben, der uns das ermöglicht, was wir als begriffliches Denken bezeichnen. Unser Nervennetz ist die komplexeste Anordnung von Materie auf unserem Planeten, die komplexeste Struktur, die die biologische Evolution hervorgebracht hat. Speicher, Produzent und Umwandler intellektueller Information. Unsere Existenz ist der Beweis dafür, dass alle bisherigen Schritte der Evolution tatsächlich stattgefunden haben. Die Evolution des begrifflichen Denkens, die in engster Wechselbeziehung mit der Evolution der Sprache verlaufen ist, hat etwas qualitativ Neues im Entwicklungsgang des Lebens geschaffen. Etwas Neues, das in Analogie steht zu der Entwicklung des Lebens aus anorganischer Materie zu dem Zeitpunkt, als nach der stufenweisen Integration von Atomen und Molekülen bestimmte Molekülstrukturen entstanden, die sich teilen konnten und die Phase der biologischen Evolution einleiteten. Die Evolution des begrifflichen Denkens in engster Wechselbeziehung mit der Evolution der Sprache hat uns, wie wir aus der gegenwärtigen Biologie und Verhaltensforschung erfahren, durch ein typisch stammesgeschichtliches Werden zu den Kulturwesen gemacht, die wir heute sind. Wir haben uns in unseren Kulturen eine zweite Natur zugelegt. Ohne sie wären wir nicht lebensfähig. Unsere erste Natur, ohne die es unsere zweite Natur nicht gäbe, haben wir durch unser Leben in der Kultur mehr und mehr vergessen gelernt. Wir haben sie mehr und mehr aus unserem Bewusstsein verdrängt. Wir stehen heute vor der Summe aller Probleme, die wir im Laufe unserer Geschichte immer schon gehabt haben. Wir schaffen uns die Welt, die wir wahrnehmen, indem wir die Wirklichkeit, die wir sehen, auswählen, um sie unseren Begriffen und Vorstellungen von der Welt, in der wir leben, anzupassen. Wer glaubt, das, was bisher Überlebensvorteile gebracht hat, auch weiterhin solche Vorteile bringen muss, wird seinen Irrtum nicht erkennen, weil er nach Gegenbeweisen nicht Ausschau hält. Bevor ich die grundlegenden Vorstellungen von der Welt, die erkenntnistheoretischen Prämissen, die meine Wahrnehmung bestimmen, verändern kann, muss ich der Tatsache gewahr werden, dass die Wirklichkeit nicht notwendigerweise das ist, wofür ich sie halte. Manchmal tritt der Widerspruch zwischen der Wirklichkeit und den falschen Ansichten, die wir von ihr haben, so klar zutage, dass es immer unmöglicher wird, ihn auszublenden. Und nur dann ist unser Bewusstsein bereit, radikal andere Ideen und Wahrnehmungsweisen zu entwickeln. Es ist offensichtlich, dass unser kulturell bedingtes Bewusstsein an einem solchen Punkt angelangt ist. Die Prämissen unseres Bewusstseins und unserer Kultur stehen nicht nur zur Debatte, sie liegen geradezu auf dem Richtblock. In der Rückseite des Spiegels, Versuch einer Naturgeschichte des menschlichen Erkennens, sagt Konrad Lorenz: Eine reflektierende Selbsterforschung der menschlichen Kultur hat es bisher auf unserem Planeten nie gegeben. Die Lage der Menschheit ist heute gefährlicher, als sie jemals war. Potenziell aber ist unsere Kultur durch die von ihrer Naturwissenschaft geleistete Reflexion in die Lage versetzt, dem Untergange zu entgehen, dem bisher alle Hochkulturen zum Opfer gefallen sind. Zum ersten Mal in der Weltgeschichte ist das so. Wir sind dabei zu erkennen, dass die massive Ansammlung von Bedrohungen des Menschen und seines ökologischen Systems aus Irrtümern in unseren Denkgewohnheiten hervorgeht, aus tiefen und zum Teil unbewussten Schichten. Daraus ergeben sich für uns Aufgaben. An erster Stelle die Aufgabe, Klarheit in uns zu schaffen. Und dann Ausschau zu halten nach Anzeichen der Klarheit in anderen und sie zu unterstützen und zu bestätigen in dem, was vernünftig in ihnen ist. Heute stellen wir fest, dass die Ökologie uns die einzige Denkform bietet, durch die wir zu einer wissenschaftlich begründeten Anschauung von der systemhaften Struktur der Welt gelangen. Sie ist gewissermaßen der Integrator des Wissens, das die Naturwissenschaften und die Wissenschaften vom Menschen uns bereitstellen. Sie erscheint als die Wissenschaft der kommenden Kultur, wie immer diese auch aussehen wird. Auf jeden Fall wird diese Kultur auf ökologischen Konzepten beruhen müssen. Für immer mehr Menschen in der technologisch ausgerichteten Zivilisation zu ermöglichen, ist es notwendig, eine Ökologie des Bewusstseins zu entwickeln und zu propagieren, die uns ein klares Bewusstsein verschafft von den Interaktionen zwischen unserem Bewusstsein und dem gesamten ökologischen Kontext, in den unser Bewusstsein hineingehört. Bezeichnend für unsere Jahrzehnte ist, dass nicht die traditionelle Philosophie, sondern gerade die Naturwissenschaft es ist, die an einer erkenntnistheoretischen Neuorientierung arbeitet bzw. Perspektiven für eine solche Neuorientierung liefert. Bücher wie Biologie der Erkenntnis von Rupert Riedel, Zwischenstufe Leben, Evolution ohne Ziel von Carsten Bresch, Die Rückseite des Spiegels von Konrad Lorenz oder Die biologischen Grundlagen der Sprache von Erika Lenneberg sind unter anderem Hinweise auf diesen Tatbestand. Schritte in Richtung auf eine systematische Ökologie des Bewusstseins oder umfassender ausgedrückt, auf eine systematische Ökologie des Geistes hat bis jetzt erst einer unternommen. Gregory Bateson, der seine im Laufe von 35 Jahren geschriebenen Essays 1972 unter dem Titel Steps to an Ecology of Mind veröffentlicht hat. Der Titel der vor kurzem bei Suhrkamp erschienenen deutschen Ausgabe lautet Ökologie des Geistes. Bateson, der im Sommer 1980 starb, war ein in Amerika lebender Wissenschaftler, der auf den Gebieten der Anthropologie und Ethnologie, der Kommunikationsanalyse, der Kybernetik, der Psychotherapie, Psychiatrie und Psychoanalyse und der Biologie gearbeitet hat und die Denk- und Wahrnehmungsmodi aller dieser Gebiete in Verbindung und ständigen Austausch miteinander bringt. Er reintegriert das Wissen der verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen zu einer synthetischen Einheit und macht es dadurch für sich selbst und für uns zu einer neuen Erfahrung, zu einer Grundlage der Auseinandersetzung mit uns selbst und unserem Bewusstsein als Teil unseres Selbst. Gregory Bateson ist einer jener seltenen Lehrer, die die Fähigkeit haben, uns zu helfen, Klarheit in uns zu schaffen, weil sie die Ursachen unserer Verwirrung beleuchten. Durch Bateson erhalten wir einen Einblick in die Ökologie unserer Ideen. Seine Perspektive bewirkt, wenn wir uns auf sie einlassen, Veränderungen im ökologischen Kontext unseres Bewusstseins. Und die Frage, wer bin ich, wer bist du, wer sind wir eigentlich, findet eine dadurch modifizierte Antwort in der Syntax unserer Erfahrung. Die Evolution verläuft durch jeden von uns hindurch. Wenn wir unsere Ideen mit ihr in Einklang bringen könnten, dann könnten wir uns an unserer eigenen Evolution als Menschen mit vollem Bewusstsein beteiligen. Wir wären dann die bewussten Spieler eines göttlichen Spieles. Die ökologischen Probleme, vor denen wir heute stehen, haben, wie immer deutlicher wird, drei miteinander verknüpfte Ursachen. Diese Ursachen sind der technologische Fortschritt seit Beginn der industriellen Revolution, die Bevölkerungsexplosion und unsere konventionellen, aber falschen Vorstellungen von der Natur des Menschen und seiner Beziehung zu seiner Umwelt. Unsere Zivilisation, wie jede andere auch, beruht auf Ideen von unterschiedlichem Allgemeinheitsgrad. Diese Ideen sind explizit oder implizit gegenwärtig in unseren Handlungen und in unseren Interaktionen mit anderen Menschen. Einige davon sind bewusst und für uns klar definiert. Andere bleiben vage und viele bleiben unbewusst. Die Ideen innerhalb einer Zivilisation sind miteinander verkettet, teilweise durch eine Art von Psychologik, zum Teil durch eine allgemeine Übereinkunft über die Auswirkungen des Handelns, das auf ihnen beruht. Das Charakteristische an diesem komplexen Netzwerk von Ideen und Handlungen ist, dass jede Idee oder Handlung in vielfacher Weise bestimmt ist durch ihre Verknüpfung mit anderen Ideen und Handlungen. Diese vielfache Determiniertheit ist bezeichnend für sämtliche biologischen Systeme. Zum Beispiel ist jedes Merkmal in der Anatomie eines Tieres oder einer Pflanze und jedes Detail im Verhalten bestimmt durch eine Vielzahl sich wechselseitig beeinflussender Faktoren, sowohl auf der genetischen wie auf der physiologischen Ebene. Entsprechend sind die Prozesse in jedem funktionierenden ökologischen System das Ergebnis vielfacher Determiniertheit. Die ökologischen Systeme der biologischen Welt sind die Ergebnisse eines kontinuierlichen Evolutionsprozesses. Das Ergebnis der beständigen Interaktion der Lebewesen miteinander und mit den physikalischen und chemischen Gegebenheiten ihrer Umwelt. Den Prinzipien der Evolution der biologischen Systeme entsprechen die Prinzipien, die der Evolution unserer Ideen zugrunde liegen. Wie sieht, so fragt Bateson, der Evolutionsprozess aus, durch den unsere ineinander verschränkten Systeme von Ideen zustande kommen? Wie verläuft die natürliche Auslese, die darüber entscheidet, welche Ideen am längsten überleben? Wie kommt es, dass dieser Prozess manchmal in eine evolutionäre Sackgasse führt? Eine Art von Lebewesen gerät dann in eine evolutionäre Sackgasse, wenn sie die Flexibilität verloren hat, die notwendig ist, um sich an neue Umweltbedingungen anzupassen. Sie stirbt dann einfach aus. Ideen, die durch immer wiederholte Benutzung überleben, werden von unserem Bewusstsein in einer spezifisch anderen Weise behandelt als Ideen, die neu sind. Wir bilden Gewohnheiten im Umgang mit Ideen heraus. Und aufgrund dieser Gewohnheiten sortieren wir jene Ideen, die anscheinend sich bewährt und durch dauernde Benutzung überlebt haben, in eine separate Kategorie ein. Diese Ideen stehen uns unmittelbar zur Verfügung, ohne dass wir sie mit aller Aufmerksamkeit betrachten und in Frage stellen. Die Häufigkeit, mit der eine bestimmte Idee benutzt wird, wird zum bestimmenden Faktor ihres Überlebens in jenem ökologischen Kontext, den wir Geist nennen. Die Häufigkeit, mit der eine Idee sich innerhalb eines bestimmten Zeitraumes als anscheinend zutreffend herausstellt, ist allerdings längst noch kein Beweis dafür, dass diese Idee tatsächlich wahr ist und auch weiterhin über einen längeren Zeitraum hinweg von pragmatischem Nutzen bleibt. Die relativ unflexiblen Kernideen, die unsere Zivilisation gegenwärtig dominieren und wenn schon nicht sonst, so doch immer noch das politische und ökonomische Machtgefüge einigermaßen stabil halten, erhielten ihre rabiateste Form beim Beginn der industriellen Revolution. Bei der Entwicklung einer Ökologie des Geistes kehrt Gregory Bateson immer wieder zu den Prinzipien der biologischen Evolution zurück, zu den Prinzipien der natürlichen Auslese, der Anpassung und der wechselseitigen Abhängigkeit. Die natürliche Auslese ist in erster Linie darauf aus, die Art zu erhalten. Auf einer höheren Ebene allerdings ist sie darauf aus, die komplexe Einheit zu erhalten, die wir Überleben nennen. Wir lernen heute an uns selbst, dass der Organismus, der seine Umwelt zerstört, sich selbst vernichtet. Die Überlebenseinheit ist nicht mehr, wie Darwin es sah, die Vererbungslinie oder die Art. Was wir heute als Überlebenseinheit erkennen, ist die Einheit von Organismus und Umwelt einschließlich sämtlicher Interaktionen zwischen dem Organismus und seiner Umwelt. Eine Verflechtung von Einheiten in einer Hierarchie von Einheiten. Das Gen innerhalb des Organismus, der Organismus innerhalb seiner Umwelt, der Organismus plus seiner speziellen Umwelt innerhalb des Ökosystems, das Ökosystem innerhalb des ökologischen Kontextes unseres Planeten. Was uns Menschen angeht, so gibt es drei komplexe Systeme, die auf ihre Erhaltung ausgerichtet sind. Das System des individuellen menschlichen Organismus, das System der Gesellschaft, in der das Individuum lebt, und das Ökosystem, die natürliche biologische Umgebung der menschlichen Lebewesen. Die Lebewesen in einem Ökosystem, einem Eichenwald, einem Dschungel, einem Wüstengebiet zum Beispiel, leben miteinander in einer Kombination von natürlichem Wettbewerb und gegenseitiger Abhängigkeit. Jede Art von Lebewesen innerhalb eines solchen Systems, die nicht darauf angelegt ist, mehr Nachkommen hervorzubringen, als die Gesamtzahl der Elterngeneration ausmacht, wird aussterben. Wenn aber ausnahmslos jede Art einen potenziellen Zuwachs hat, dann sind geschickte Kontrollen bei allen beteiligten Arten notwendig, um ein Gleichgewicht zwischen ihnen herzustellen und zu erhalten. Alle möglichen Arten von Interaktionen, die das Gleichgewicht stabilisieren, und alle möglichen Arten von gegenseitiger Abhängigkeit kommen dabei ins Spiel. Und diese Prozesse haben die Struktur von Regelkreisen. Jedes Herumspielen an einem ausbalancierten ökologischen System muss notwendigerweise zum Zerbrechen seines Gleichgewichtes führen. Was für die Arten von Lebewesen gilt, die in einem Eichenwald zusammenleben, das gilt auch für die Gruppierungen von Menschen in einer Gesellschaft, die in gleicher Weise in einem immer gefährdeten Gleichgewicht, in einer Kombination von Wettbewerb und gegenseitiger Abhängigkeit miteinander leben. Was für das Ökosystem Eichenwald und das System Gesellschaft gilt, das gilt ebenso für die Verhältnisse innerhalb unseres Organismus, wo es einen physiologischen Wettbewerb und gegenseitige Abhängigkeit zwischen Organen, Geweben, Zellen und so weiter gibt. Ohne diesen Wettbewerb würden wir nicht existieren. Wenn irgendeiner dieser Teile unseres Organismus seine Wachstumsfähigkeit innerhalb bestimmter kontrollierter Grenzen einbüßt, dann ist Schluss mit ihm und Schluss mit uns. Mein Bewusstsein ist, um im Sprachgebrauch Batesons zu bleiben, nur ein Teil des totalen Geistes. Zwischen dem Bewusstsein und dem Rest des totalen Geistes besteht eine nur zum Teil durchlässige Verbindung. Nur ein begrenzter Betrag von Informationen über das, was in diesem größeren Teil des Geistes geschieht, wird auf den Projektionsschirm des Bewusstseins übertragen. Und was ins Bewusstsein gelangt, ist selektiert. Es ist klar, dass die Gesamtheit des Geistes nicht im Bewusstsein wiedergegeben werden kann, dass nur ein Teil des totalen Geistes ist. Das ergibt sich logisch aus der Beziehung zwischen dem Teil und dem Ganzen. Wir müssen uns deshalb mit unserem sehr begrenzten Bewusstsein zufrieden geben. Wie wird die Auswahl dessen, was in unser Bewusstsein gelangt, nun getroffen? Die Prinzipien, die bei der Auswahl am Werke sind, sind dem Bewusstsein oft nicht zugänglich. Ich, mein bewusstes Ich zum Beispiel, sieht, wenn es etwas sieht, eine unbewusst bearbeitete Version eines kleinen Teils von dem, was auf meine Netzhaut einwirkt. Offenbar werde ich bei meiner Wahrnehmung von Zielvorstellungen, von Absichten gelenkt. Was geschieht nun, und das ist eine der Kernfragen, denen Bateson nachgeht, mit dem Bild eines sich selbst regulierenden Systems, eines Eichenwaldes zum Beispiel oder eines Organismus, wenn das Bild selektiv so gezeichnet wird, dass es nur noch auf Fragen antwortet, die von Absichten und Zielvorstellungen gelenkt werden? Wenn wir es unseren Absichten erlauben, das zu steuern, was wir schließlich der Inspektion unseres Bewusstseins zuführen, dann erhalten wir eine Menge technologischer Tricks. Und es ist eine außerordentliche Leistung des Bewusstseins, dass diese Tricks entdeckt worden sind. Aber wir wissen immer noch viel zu wenig über das aus netzartig miteinander verknüpften Systemen bestehende ökologische Gesamtsystem. Jene Ganzheit von totalem Geist und totalem Körper. Unser Bewusstsein ist bestimmt von Absichten. Es sortiert deshalb bestimmte Ereignisse und Prozesse aus und verliert notwendigerweise den Kontakt zu den Vorgängen im totalen Geist. Es folgt dem kürzesten logischen oder kausalen Weg aus reiner Routine, um zu kriegen, was es haben will, Geld, Macht oder was immer. Wir können uns sagen, wir haben immer schon so gelebt. Und unser Bewusstsein neigt dazu zu sagen, es habe immer die besten Absichten gehabt. Eine Neuorientierung unseres Handelns setzt eine Neuorientierung unseres Bewusstseins und seiner Begriffswelt voraus. Wenn ich, so muss ich folgern, meine Erkenntnismöglichkeiten verenge und aufgrund der Prämisse handle, was mich interessiert, das bin ich oder meine Organisation, meine Gesellschaft oder meine Spezies, dann schalte ich die Betrachtung anderer Kreisläufe innerhalb des Gesamtsystems von Kreisläufen aus. Dann treffe ich eben die Entscheidung, dass ich den Abfall meines menschlichen Lebens loswerden muss und dass zum Beispiel Seen und Flüsse ein guter Platz für sie sind. Aber ich vergesse dabei, dass das ökologisch-geistige System eines Sees oder eines Flusses ein Teil eines noch viel umfassenderen ökologischen geistigen Systems ist. Und ich vergesse, dass wenn der See, der Fluss zum Wahnsinn getrieben wird, sein Wahnsinn die Folge meines Wahnsinns ist. Wie das gesamte System von Systemen, den totalen Körper, zu dem ich und der See und der Fluss gehören, kontrollierenden Kräfte sind im Sprachgebrauch Batesons der totale Geist. Unser Bewusstsein ist lediglich ein Teil davon. Der totale Geist ist dem totalen Körper immanent. Wenn ich den Geist abtrenne von der Struktur, der er immanent ist, dann begehe ich einen fundamentalen Irrtum und übe Macht aus in einer Form, die mir am Ende selber schaden wird. Eine ökologische Neuorientierung kann auf unsere überkommenen Denkschablonen und Wertmaßstäbe ebenso zersetzend wirken, wie unsere Aktionen dies in der Umwelt tun. Obwohl die Ökologie, von ihrer Herkunft aus der Biologie her betrachtet, scheinbar harmlos ist, lässt sie die menschliche Gesellschaft in radikaler Sicht erscheinen. Ökologie im weitesten Sinne kann sich als weit revolutionärer erweisen als alle Ideologien, die heute die tradierten ökonomischen und politischen Vorstellungen und Institutionen in Frage stellen. Worauf es ankommt, ist, dass wir zu ökologischen Partnern der Natur werden. Bislang waren wir nichts anderes als ihre vermeintlichen Herren. Die Kinder der Evolution. Sie hörten in einer Aufnahme des Süddeutschen Rundfunks eine Sendung von Nikolaus Einhorn über ein Leben aus dem Geist der Ökologie. Unter der Regie von Eberhard Klasse sprachen Heiner Schmidt, Olaf Freienstein und Hans-Helmut Dickow.